Das kongolesische Gedenkkomitee für den Führer Kim Jong-il wurde am 5. Dezember in Brazzaville gebildet. Das Gedenkkomitee beschloss, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il sein heiliges revolutionäres Leben und seine unvergänglichen Verdienste durch die Medien vorzustellen und verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren.